Er sagte, Friede sei auf dir. Ich werde meinen Herrn für dich um Vergebung bitten. Gewiss, er ist zu mir sehr entgegenkommend.